Für dich, für mich nur Liebe, für dich, für mich nur Glück. Und so weißt du denn, wonach mein Sinn mir steht, denn das ist mein Tag und auch mein Nachtgebet. Für dich den Mond, die Sonne, für mich genügt ein Blick. Deine Augen sind für mich die größte Wonne, das größte Glück. Wonach mein Sinn mir steht, denn das ist mein Tag und auch mein Nachtgebet.